Umlaufbeschlüsse des Landesvorstandes NRW der Piratenpartei Deutschland vom 14. bis 26. November 2014. Ticket Nummer 125484, Miete TDPA und ALPT Kleve. Der Landesvorstand beschließt, für die aufgelaufenen und noch anstehenden Kosten der Veranstaltungen in der Stadthalle Kleve folgendes Budget freizugeben. Für den 1.11. 2.000 Euro aus dem Budget LPT und AVs und für den 2.11. 1.000 Euro aus dem Budget für die TDPA. Dieser Antrag kam von XPEC und Stahlrabe und wurde angenommen. Ticket Nummer 125759, Aufnahme neuer Mitglieder. Zwei neue Mitglieder wurden per Umlaufbeschluss in den Landesverband aufgenommen. Ticket Nummer 125635, Bio-Verifizierung. Der Thomas möchte gerne eine Beauftragung für die Bio-Verifizierung für den Kreis Wesel. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 125689, AKW Lingen Resolution unterstützen. Dieser Antrag ist vom Danebot und er bittet den Landesverband, die Lingen Resolution mitzuzeichnen. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Lingen-Resolution. Atomstandort Lingen nicht länger tolerieren. AKW Emsland und Brennelementefabrik Lingen sofort stilllegen. Lingen ist ein international bedeutender Atomstandort im Emsland. Noch bis 2022 soll das AKW Lingen 2 weiterlaufen, die benachbarte Brennelementefabrik von Areva sogar zeitlich unbefristet. Von Atomausstieg ist in Lingen keine Spur. Doch beide Atomanlagen sind inzwischen altersschwach. Die Brennelementefabrik musste kürzlich wegen altersbedingter Materialermüdung sogar teilweise stillgelegt werden. Atomanlagen gefährden die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung unmittelbar. Das gilt erst recht, wenn sie altersschwach sind. In Lingen wird zudem ständig neuer Atommüll produziert, darunter hochradioaktive Brennelemente. Doch eine sichere Entsorgung steht in den Sternen. Zudem gefährden die internationalen Urantransporte von und zur Brennelementefabrik die Menschen an den Transportwegen. Erschreckend waren auch die Ergebnisse einer völlig fehlgeschlagenen und geheim gehaltenen Katastrophenschutzübung in Lingen 2013, bei der Bund und Länder einen Super-GAU im AKW Emsland simuliert haben. Dabei wurde erneut deutlich, dass eine Reaktorkatastrophe verwaltungstechnisch nicht beherrschbar ist. Die Bevölkerung wäre von der radioaktiven Wolke nicht rechtzeitig gewarnt worden. Schwere gesundheitliche Schäden, zahlreiche Todesfälle und generationsübergreifende Gesundheits- und Umweltschäden wären die Folge gewesen. Wir fordern deshalb von der niedersächsischen Landesregierung und der Bundesregierung die sofortige Stilllegung des AKW Emsland sowie der Brennelementefabrik Lingen. Ticket Nummer 125296, Bio-Beauftragung. Der Milano bittet um die Beauftragung zur Bio-Verifizierung für den KV Bochum, um an den Schulungen teilnehmen zu dürfen. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticket Nummer 125508. Das ist ein Finanzantrag vom VKV Recklinghausen. Der beantragt für eine Veranstaltung 3 Jahre Crew mal anders ein Werbemittelbudget von 150 Euro. Diesem Antrag wurde stattgegeben.